Über dem Narbengelände das langsam verschwindet. So nur Phantomschmerz bleibt. Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen aus der roten Infobox. Und in den Gräbern wird leise rotiert. Alles nur künftige Ruinen, Material für die nächste Schicht. Mela, mela, mela, mela, melancholia. Mela, mela, mela, mela, Melancholia schwebt über der neuen Stadt und über dem Land. Über den Schaltzentralen, über dem Stoppelfeld aus Beton. Über den heimlichen Bunkeranlagen, die nicht wegzukriegen sind. Marlene, go home. Auch über den Marlene-Dietrich-Platz. Sieht letztendlich das Ganze.